Adornos Auseinandersetzung mit der Musik der Wiener Schule Arnold Schönbergs, deren Schüler er in zweiter Generation war, reicht von den Anfängen seiner schriftlichen Äußerungen in den 20er Jahren bis zur ästhetischen Theorie. Die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand währt also über 40 Jahre. Wenn ich diesen Vortrag nun mit einem Titel versehen habe, der allgemeiner nicht sein kann, Adorno und die Zwölftonmusik, hat dies seinen Grund in einer seit dem Vorhaben schwankenden Konzeption. Meine ursprüngliche Absicht war tatsächlich eine Vorstellung des Textkorpus, der bekanntlich fast die Hälfte des Gesamtwerks Adornos ausmacht. Von diesem Vorhaben bin ich abgerückt aus dem Grund, dass die Texte aus den 20er Jahren und vieles von dem, was Adorno noch in den 30ern schrieb, durch seine eigenen Texte überholt ist. Die früheren Texte haben so einen philologischen Wert, der aber auch nicht zu unterschätzen ist. Was ich jetzt vorhabe, ist, eine Einführung in den Problemzusammenhang zu geben, den die Zwölftonmusik ab der Philosophie der neuen Musik einnimmt. Dazu ist zu bemerken, dass dieses Buch in zwei Teile und eine Einleitung gegliedert ist. Der erste Teil, der sich mit Schönberg beschäftigt, ist 1940 bis 1941 geschrieben worden, also ebenfalls vergleichsweise früh. Der Titel dieses Schönberg-Teils, Schönberg und der Fortschritt, darf nicht in einem stur apologetischen Sinne missverstanden werden. Zwar dient er unverhohlen der Propagierung der Musik Schönbergs und seiner Schüler, gibt aber gleichzeitig eine beißende Kritik an den Resultaten der neuen Technik. Wenn ich so etwas wie eine Fragestellung für diesen Vortrag formulieren sollte, so würde ich sagen, dass ich dem Verhältnis nachgehen will, das die Philosophie der neuen Musik zur Zwölftonmusik einnimmt und wie Adorno dazu kommt, diese Kompositionstechnik trotz aller Probleme, die sich aus ihr ergeben, zu verteidigen. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass Adorno eine äußerst musikalische Biografie hatte und von Kindheit an viel mit Musik umgeben war. So war seine Mutter Sängerin und seine Tante, die mit im Haus lebte, Konzertpianistin. Welche Rolle der Musik in seiner Jugend zukam, kann man in Texten wie Vierhändig noch einmal aus den Impromptus nachlesen. Adorno eignete sich die gesamte europäische Musik an, und man kann wohl sagen, dass diese Musik zu seinem Knochenmark geworden ist. Er beschäftigte sich jedenfalls Zeit seines Lebens mit ihr, wobei die großen Komponisten wie Bach, Beethoven, Schubert und Brahms zentrale Stellungen einnehmen. Und besonders wichtig ist die Trias der Wiener Schule, also die Komponisten Schönberg, Webern und Berg. Dass Adorno bei letzterem Kompositionsunterricht nahm, Mitte der 20er Jahre, brauche ich wahrscheinlich nicht eigens zu erwähnen. Von Interesse ist, dass Adorno auch in späteren Jahren gelegentlich noch als Interpret, also als Pianist in Erscheinung trat. So begleitete er die Sopranistin Carla Henius bei einem öffentlichen Liederabend und interpretierte Schumann mit ihr im Liederkreis. Der Aufsatz von ihr, Adorno als musikalischer Lehrmeister, den ich jedem empfehlen kann, der sich für das Verhältnis Adornos zur Musik interessiert, legt davon beredtes Zeugnis ab. Er ist in diesem Buch Schnebel, Nono, Schönberg oder die wirkliche und die erdachte Musik von Carla Henius abgedruckt. Erschienen bei EVA. Auch wenn dieser biografische Zusammenhang für sich spricht und Adorno nicht nur Philosoph, sondern auch Komponist und Interpret war, muss aber betont werden, dass dieser Zusammenhang nur die eine Seite darstellt. Die andere ist, und dies wäre Adorno besonders wichtig, der innere Zusammenhang zwischen Musik und Philosophie. Leider wurde ein groß angelegtes Buch, das sich mit Beethoven beschäftigen sollte und in dessen Fragmenten sich die wichtigsten Stellen über diesen Zusammenhang finden, nie fertiggestellt. Adorno arbeitete von ungefähr Mitte der 30er Jahre bis zu seinem Lebensende zeitweise an diesem Buch, und das, also die Fragmentensammlung ist mittlerweile erschienen, aus dem Nachlass herausgegeben, auch im Surkamp Verlag, wie alles andere auch. Beethoven, Philosophie der Musik ist der Titel von dem Buch. Für alle, die sich heute meist aus philosophischem Interesse mit Adorno beschäftigen, werden die enormen Ansprüche, die er an Leser wie Zuhörer stellt, zum Problem, da sie nie mit ernsthafter oder, wie Adorno sagen würde, höher organisierter Musik umgegangen sind. Da die Frage des adäquaten Hörens von Musik auch für diesen Vortrag von Belang ist, möchte ich zumindest eine kurze Vorstellung von dem geben, was gemeint ist. Adorno gibt diese Vorstellung an einer Stelle, die solche Kritik wahrlich notwendig macht, nämlich als Einleitung zu einem 1965 gehaltenen Vortrag mit dem Titel »Schöne Stellen«. Einen ausführlicheren Begriff von dem, was Adorno strukturelles Hören nennt, kann man sich anhand der berühmten Hörertypologie aus der Einleitung in die Musiksoziologie machen. Also ich zitiere Adorno jetzt aus dem Vortrag »Schöne Stellen«. Musikverständnis, musikalische Bildung in menschenwürdigerem Sinn als dem bloß informatorischen, kommt der Fähigkeit gleich, musikalische Zusammenhänge, im idealen Fall ausgesponnene und artikulierte Musik als sinnvolles Ganzes wahrzunehmen. Das meint der Begriff des strukturellen Hörens, dessen Forderung heute, kritisch gegen das im Momentanen Befangene, schlecht naive, mit Nachdruck sich anmeldet. Vorkünstlerisch ist das atomistische Hören, das an den Reiz des Augenblicks, den angenehmen Einzelklang, die übersichtliche und behaltbare Melodie unkräftig, passiv sich verliert. Weil solchem Hören die subjektive Fähigkeit zur Synthesis abgeht, versagt es auch vor der objektiven Synthesis, die jede höher organisierte Musik vollzieht. Die atomistische Verhaltensweise, stets noch die verbreitetste, sicherlich die, auf welche die sogenannte leichte Musik spekuliert und welche sie züchtet, geht über ins naturalistisch-sinnliche, schmeckende Vergnügen, die Entkunstung der Kunst, der diese freilich mühsam genug in Jahrhunderten und nur wie auf Widerruf sich entrang. Wer atomistisch hört, vermag es nicht, Musik, weil sie nun einmal der Begriffe enträt, sinnlich als Geistiges wahrzunehmen. Zitat Ende. Das adäquate Hören von Musik ist somit das Gegenteil von einem passiven Sich-Überlassen. Vielmehr erfordert es einen aktiven, spontanen Mitvollzug. Mit der neuen Musik, von der ich heute spreche, mehr denn je. Denn diejenige Musik, die heute als Klassik eine eigene Hochglanzsparte im Kulturbetrieb innehat, scheint man zu verstehen, auch wenn man nichts versteht. Zumindest fällt das Nicht-Verstehen nicht weiter auf, da man sich an die Klänge und die Melodien gewöhnt hat. Das wird aber schon prekär, wenn es um Musik des späten 19. Jahrhunderts geht. Die Musik der Wiener Schule ist, obgleich sie bereits unter die Klassiker der Moderne eingereiht wurde und das Porträt Schönbergs in den Konzerthäusern neben Brahms und Wagner hängt, vollkommen unverstanden, und dies hat seinen Grund in ihrem Verhältnis zur traditionellen Musik. Für ein adäquates Verständnis der Musik der Wiener Schule ist strukturelles Hören mehr denn je notwendig, und dies gilt wahrscheinlich sogar mehr als 60 Jahre nach Schönbergs Tod. Ich möchte jetzt versuchen, mich von der traditionellen Musik her der Zwölftonmusik zu nähern. Dazu werde ich zunächst versuchen, den Begriff der Tonalität zu erläutern. Dann werde ich auf den Bruch eingehen, der mit der freien Atonalität begangen wurde, um schließlich auf die Zwölftonmusik zu sprechen zu kommen. Zunächst also zur Frage, was ist Tonalität? Den meisten Komponisten ist die Frage danach, was Tonalität sei, ziemlich egal oder war ziemlich egal. Ihre Regeln und Gesetze werden im Unterricht vermittelt, praktische Lehrbücher gibt es schon sehr lange, darin wird aber nie die Frage behandelt, was Tonalität sei, sondern ihre Anwendung. Erst im 19. Jahrhundert, analog zu den philosophischen Systemen, werden theoretische Systeme entwickelt, mit denen die Erscheinungen aus über 300 Jahren tonaler Musik erklärt werden sollen. Der größte Entwurf solcher Art von Hugo Riemann trägt schon restaurative Tendenzen mit sich im Angesicht der aufziehenden Moderne. Versucht man, unabhängig von musikalischen Fachtermini, das Phänomen der Tonalität zu erklären, kommt man zunächst auf die Identität der Organisation der vertikalen Struktur, also der Harmonik innerhalb der gesamten Musik, die heute als klassisch gilt. So gibt es für jede Stufe der verschiedenen Tonleitern eine begrenzte Auswahl von Klängen, die auf dieser Stufe möglich sind. Eine Verbindung von bestimmten Klängen führt zu Kadenzen oder ähnlichen Bildungen, die in der Musik dann für das sorgen, was in der Sprache Interpunktion heißt. Die Differenzierungsmöglichkeiten innerhalb dieses Systems, das sich natürlich innerhalb der Geschichte gewandelt hat, sind enorm, greifen aber immer wieder auf bekannte Muster zurück, was die Verständlichkeit der einzelnen Werke garantiert. Diese Eigenschaften der tonalen Musik machen sie sprachähnlich. Diese Sprachähnlichkeit der tonalen Musik ist zentral für Adornos Interpretation der Tonalität. Tonalität ist, wie er sagt, selber musikalische Sprache. Sie vermittelte zwischen einer mehr oder minder spontan von den Menschen gesprochenen, unmittelbaren Musiksprache und Normen, die innerhalb dieser Sprache sich auskristallisiert hatten. Wenn man ein Gespür für diese Sprache entwickelt, kann man diese Sprachähnlichkeit bis hin zu einzelnen Interpunktionszeichen verfolgen. Dies wäre für ein wirkliches Verständnis der sogenannten klassischen Musik von höchster Dignität. Denn die Funktion, die die Tonalität in der Musik einnimmt, kann man sich wichtiger kaum vorstellen, als sie tatsächlich war. Sie sorgte für den Ausgleich zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen. Während die Tonalität, so wie die gesprochene Sprache, über allgemeine Formeln vom Einzelklang und der Intervallfolge bis hinauf zur Großarchitektur verfügte, wurde sie schmiegsam in der Kombination dieser Elemente dem Besonderen, will sagen, der charakteristischen Einzelprägung und dem individuellen Ausdruck Raum. Zwar hatte Tonalität im Sinn einer objektiven Sprache alles Erscheinende vororganisiert, ähnlich wie die Wortsprachen, gleichzeitig aber enthielt sie ungezählte Möglichkeiten von Kombinationen und vor allem die, sich mit Ausdruck zu sättigen, sodass in jenes Allgemeine das Besondere eingehen konnte, ja vielfach vom Allgemeinen gezeitigt wurde. Also ich referiere hier aus dem Aufsatz Schwierigkeiten beim Hören neuer Musik von Adorno, der Ende der 60er Jahre entstanden ist, wo er sich meines Wissens am ausführlichsten dem Phänomen von Tonalität widmet. Nun ist es aber so, dass dieses Verhältnis von Besonderem und Allgemeinem nicht unproblematisch war. Es hat seine Kehrseite daran, dass das Vergleichbare, die Spielmarken, wie Adorno sagt, sich zunehmend dem wahren Charakter als sein Vehikel dargeboten haben. Allmählich hat der wahren Charakter die gesamte Sprache der Musik überzogen. Das wurde unerträglich, was einmal Sprache war, an Musik zum Geklapper. Jeder Satz der Musik der klassisch-romantischen Epoche gleicht einem großen Puzzlespiel. Die Sätze basieren auf einer endlichen Anzahl von Topoi, von mehr oder minder rigideren Elementen, aus denen sie zusammengefügt werden. Am besten versteht man dies vielleicht, wenn man sich schlechte Kompositionen aus der ausgehenden Wiener Klassik anhört, etwa Klaviersonatinen von dem in der Klavierpädagogik sehr beliebten Friedrich Kuhlau. Denn hier sind die Themen schon zu Phrasen verkommen. Die Romantik hat gegen solche Phrasen, gegen die Reformulierung eines an sich immergleichen, schon einen Widerwillen empfunden. Bei gewissen Komponisten, etwa bei Schumann, kann man eine Tendenz zur Verschleierung der tonalen Zusammenhänge beobachten. Was sich zum Beispiel darin äußern kann, dass nicht mehr mit dem Grundakkord der Tonart angefangen wird, sondern mit schillernden Gebilden, die den Hörer zunächst in Unklarheit über die tonalen Verhältnisse lassen. Bei Wagner geht diese Tendenz dann bis hin zur Erfindung von ganz neuen Akkorden. Der berühmte Tristan-Akkord ist das berühmteste Beispiel dafür. Um nun zu verstehen, wie sich die Zwölftonmusik zur traditionellen Musik verhält, muss man wissen, dass erstere im Verhältnis zu Schönbergs Gesamtwerk erst relativ spät entwickelt wurde. Vergegenwärtigt man sich die Reihenfolge von dessen Kompositionen, stellt man fest, dass die großen nochtonalen Werke, also das erste Streichquartett und die Kammersymphonie zum Beispiel, bis 1906 entstanden. Die ersten Werke hingegen, die 12-Tonstücke beinhalten, entstanden ab Anfang der 20er Jahre. Dazwischen liegt, und dies betrifft sowohl ihn als auch seine Schüler, die Phase der atonalen Komposition sowie einige Jahre, in denen er keine Werke komponierte. Da Dabei ist beachtlich, dass sich der Übergang zur Atonalität sehr schnell vollzog. Die großen Werke entstanden hier um 1910. Noch vor dem Ersten Weltkrieg war dann eine Vorform der Reihentechnik entwickelt, die noch nicht alle 12 Töne beinhaltete. Wenn man die sogenannte Atonalität begreifen will, ist es vielleicht am besten, man stellt sich vor, dass alles, was durch die Tonalität gegeben war, plötzlich wegfällt. Also diese ganze Vermittlung von Besonderem und Allgemeinem. Und das wäre nicht, das fällt nicht nur weg, sondern man verzichtete bewusst darauf. Eines der wichtigsten Fundamente der Komposition in der ganzen Zeit von der Renaissance bis zur Spätromantik war die Einteilung der Intervalle in Konsonanzen und Dissonanzen. Im strengen Kontrapunkt wurden Dissonanzen nur als Durchgänge und auf leichten Taktteilen geduldet. Für die Entwicklung im späten 19. Jahrhundert gilt, dass zwar schon mit Wagner eine Emanzipation der Dissonanz stattgefunden hat, aber die dissonierenden Akkorde immer noch aufgelöst werden mussten. Die freie Atonalität hat mit diesem Gesetz radikal gebrochen. Es galt jetzt sogar, alles zu unternehmen, damit keine Anklänge an Tonalität entstehen. Konkret heißt es, alle Konsonanzen und Anklänge an traditionelle Auflösungen von Dissonanzen zu vermeiden. Ich komme jetzt zu den Musikbeispielen und werde zwei Stücke von Schönberg abspielen, die auf jeweils sehr vollkommene Weise ihre Kompositionsart repräsentieren. Ich werde nicht verraten, welches Stück ein sogenanntes Zwölftonstück ist und welches ein sogenanntes atonales Stück, damit sich jeder ohne falsche Erwartungen den beiden Stücken überlassen kann. So, zunächst das erste Stück. Thank you. Bedingungen sind leider nicht so gut hier zum Zuhören. Ich hoffe, dass man einigermaßen folgen konnte. So, das erste Stück, das wir gehört haben, ist das Klavierstück Opus 33a aus dem Jahr 1929. Es ist nach den Regeln der Zwölftontechnik komponiert. Das zweite Stück ist das dritte und letzte aus den drei Klavierstücken Opus 11 aus dem Jahr 1908. Es zählt zu den ersten atonalen Kompositionen überhaupt und markiert mit ihnen den Beginn der neuen Musik. Wir werden das Zwölftonstück nachher nochmal hören und das noch etwas näher nachvollziehen. Etwas von dem Problem, das sich einem aufdrängt, wenn man Adornos musikalische Schriften liest, kann man deutlich machen, wenn man aus dem kurzen Plattentext, den Adorno im Jahr 1961 für die erste Gesamtaufnahme von Schönbergs Klavierwerk verfasste, zitiert. Dort heißt es zu jedem Zwölftonstück: Das Klavierstück zeigt Schönberg im souveränen Besitz jener Technik, der Zwölftontechnik also. Die Starrheit ist gewichen, er bewegt sich in dem neuen Medium mit jener Selbstverständlichkeit und Freiheit, die am Ende seines Lebens etwas wie eine zweite expressionistische Phase zeitigte. Doch behauptet in dem Stück der Zusammenhang der autonomen Formen den Vorrang, es ist sonatenhaften Geistes mit zwei deutlich einander entgegengesetzten Hauptgestalten und einem durchführungsähnlichen Mittelteil. Nach einer Generalpause wird die Reprise melodischer Auflösung der Anfangsakkorde so weitgehend variiert, dass sie weniger als Reprise, denn als Konsequenz aus der Bewegung der Durchführung wirkt. Diese Beschreibung Adornos möchte ich jetzt noch etwas näher explizieren und habe dazu das Stück auch kopiert. Also das, worauf es zunächst ankommt, jetzt sind die Taktzahlen oberhalb der Akkuladen jeweils. Also über jedem Takt steht eine arabische Ziffer, das sind die Taktzahlen. Und ich werde jetzt diese sachliche Beschreibung, die Adorno gibt von dem Stück, nochmal explizieren anhand dieser Taktzahlen. Ich habe auch bei den wichtigsten Punkten jeweils markiert, was das jeweils ist. Da Adorno außer im getreuen Korrepetitor in seinen Beschreibungen auf etwas mehr Präzision regelmäßig verzichtet, möchte ich die Beschreibung anhand der Partitur noch kurz nachvollziehen. Sonatenhaft meint hier, dass es eine Exposition mit zwei Hauptgestalten gibt, die sich gegeneinander absetzen. Dies kann man in diesem Stück genau sehen, und zwar die erste Hauptgestalt, die in sich wiederum zweigeteilt ist ab Takt 1, die zweite Hauptgestalt dann ab Takt 14 mit der Vortragsbezeichnung Cantabile. Das ist also in der letzten Zeile auf der ersten Seite. Dieses Cantabile folgt der Tradition eines liedhaften, gesanglichen zweiten Themas. Was thematische Arbeit heißt, kann man dann schön im Takt 21 sehen. Und in Takt 35 nochmal, wo dieses Gesangsthema wiederkehrt, allerdings mit vertauschten Stimmen. Die getragene Oberstimme liegt nun im Tenor, der Bass ist zum Sopran geworden. Schwierig ist der Mittelteil ab Takt 25, der die Funktion einer Durchführung einnimmt. Die Relationen zwischen diesem Teil, der bis Takt 32 geht, in dem dann eine Viertel Generalpause mit Fermate als deutliches Zeichen einer formalen Zäsur steht und der Exposition zu verfolgen, erforderte schon eine genauere Analyse. Diese Pause mit Fermate in Takt 32 habe ich auch eingeteilt, weil die eine sehr wichtige formale Zäsur darstellt, die wir jetzt nachher, wenn wir das Stück nochmal hören, vielleicht dann besser wahrnehmen können. Deutlich wiederum ist, dass der Teil nach dieser Zäsur als Reprise gemeint ist. Dies lässt sich mit etwas Erfahrung auch durchaus hörend wahrnehmen. Adorno verschweigt allerdings, dass zu der melodischen Auflösung der Anfangsakkorde eine neue Harmonisierung tritt. Das heißt, die rechte Hand spielt diese melodische Auflösung, während die linke neue Akkorde dazu spielt. Zu erkennen ist weiterhin das zweite Thema, das hier in Takt 35 abermals variiert eintritt. Also gemeint ist, dass diese blockartigen Akkorde in den ersten beiden Takten nach dieser Generalpause mit Fermate dann in der rechten Hand aufgelöst werden in ihre einzelnen Töne. Insgesamt lässt diese sehr grobe Analyse erahnen, was Adorno meint, wenn er sagt, dass der Zusammenhang gegenüber der autonomen Form den Vorrang behauptet. Das Stück lehnt sich deutlich an eine vorgegebene Form an, was für viele Zwölftonkompositionen charakteristisch ist. Dann würde ich das Stück gleich nochmal abspielen, dass wir das eben Gesagte vielleicht nachvollziehen können. Beschreibt die Zwölftonstruktur dieses Stückes mit gutem Grund nicht genauer. Denn die Gefahr ist groß, dass man sich, sobald man sich auf das Notenzählen einlässt, darin verliert und darüber den musikalischen Zusammenhang vergisst. Da ich es aber zu einem wirklichen Verständnis als notwendig empfinde, zumindest eine Ahnung davon zu entwickeln, wie die Zwölftonreihen in so einem Stück verwendet werden, will ich jetzt zunächst die Passage aus der Philosophie der neuen Musik vorlesen, in der Adorno eine allgemeine Einführung in die Technik gibt. Und dann noch diese kryptischen Zeichen, die ich in die Noten geschrieben habe, kurz erklären. Vorweg noch eine kleine terminologische Anmerkung. Wenn im Folgenden von Zwölftonmusik die Rede ist, ist dieser Begriff ein Ausdruck für einen komplexeren Zusammenhang, dem der Begriff nicht gerecht wird. Schönberg selber hat seine Kompositionsmethode Komposition mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen genannt, was dem Sachverhalt deutlich gerechter wird. denn dass es sich um Komposition handelt, wird so betont, während bei den Ausdrücken Zwölftonmusik und Zwölftontechnik immer das Zwölfton im Vordergrund steht. Auch Adorno betont dies, wenn er die Zwölftontechnik in dem Kapitel Idee der Zwölftontechnik aus der Philosophie der neuen Musik beschreibt. Ich lese dieses Zitat aus diesem Kapitel jetzt zusammenhängend vor, es ist relativ lang, aber viel einfacher kann man eine Idee von dieser Technik nicht vermitteln. Man darf die Zwölftontechnik nicht als eine Kompositionstechnik, etwa wie die des Impressionismus, missverstehen. Alle Versuche, sie als solche zu benutzen, führen ins Absurde. Eher ist sie eine Anordnung der Farben auf der Palette zu vergleichen, als dem Malen des Bildes. Das Komponieren beginnt in Wahrheit erst, wenn die Zwölftondisposition fertig ist. Daher hat denn auch diese das Komponieren nicht leichter, sondern schwerer gemacht. Sie verlangt, dass jedes Stück, sei es der einzelne Satz, sei es auch ein ganzes mehrsätziges Werk, aus einer Grundgestalt oder Reihe abgeleitet werde. Unter einer Reihe wird eine jeweils bestimmte Anordnung der 12 im temperierten Halbtonsystem verfügbaren Töne verstanden. Jeder Ton der gesamten Komposition ist durch diese Reihe determiniert. Es gibt keine freie Note mehr. Das besagt aber nur in wenigen und sehr elementaren Fällen, wie sie in der Anfangszeit der Technik vorkamen, dass nun das ganze Stück hindurch eben diese Reihe unverändert und bloß verschieden gesetzt und rhythmisiert abgespielt werde. Vielmehr gibt es schon bei der Anordnung des Materials Variationsmöglichkeiten, denn Schönberg nimmt die klassischen und mehr noch die archaischen Techniken der Variation radikal ins Zwölftonmaterial auf. Meist verwendet er die Reihe in vier Modi, als Grundreihe, als deren Umkehrung, also indem jedes Intervall der Reihe durch das in der Gegenrichtung ersetzt wird, als Krebs im Sinn der alten kontrapunktischen Praxis, sodass die Reihe mit dem letzten Ton beginnt und mit dem ersten schließt, und als Umkehrung des Krebses. Diese vier Modi lassen sich ihrerseits wieder auf alle 12 verschiedenen Ausgangstöne der chromatischen Skala transponieren, sodass die Reihe in 48 verschiedenen Formen für eine Komposition zur Verfügung steht. Weiter lassen sich aus den Reihen durch symmetrische Auswahl bestimmter Töne Ableitungen bilden, die neue, selbstständige und gleichwohl auf die Grundreihe bezogene Reihen ergeben. Umgekehrt lassen sich zur Verdichtung der Tonbeziehungen die Reihen in Teilgestalten unterteilen, die ihrerseits miteinander verwandt sind. Endlich kann eine Komposition, anstatt auf einer Reihe zu basieren, zwei oder mehrere als Ausgangsmaterial benutzen, nach Analogie der Doppel- und Trippelfuge. Die Reihe tritt keineswegs bloß melodisch, sondern ebenso harmonisch auf und jeder Ton der Komposition, ohne jede Ausnahme, hat seinen Stellenwert in der Reihe oder einem ihrer Derivate. Das garantiert die Indifferenz von Harmonik und Melodik. In einfachen Fällen wird die Reihe zwischen Vertikale und Horizontale verteilt und, sobald die 12 Töne vollständig sind, wiederholt oder durch eines der Derivate ersetzt. In komplizierteren wird die Reihe selber kontrapunktisch verwandt, also gleichzeitig in verschiedenen Modi oder Transpositionen. Bei Schönberg sind in der Regel Kompositionen einfacheren Stils auch zwölftontechnisch einfacher als komplex gesetzte. Zwölftontechnisch frei sind die Oktavlagen. Prinzipiell freigegeben ist weiter die gesamte rhythmische Gestaltung vom Motiv bis zur großen Form. So, und ich habe jetzt zur Demonstration in diese Partitur nur an zwei Stellen was hineingeschrieben, und zwar einmal ganz am Anfang, wo man eben die harmonische Funktionsweise von so einer Reihe erkennen soll, also bei diesen ersten 5 Akkorden die kleinen arabischen Zahlen daneben und dieses im ersten Takt G steht für Grundreihe, KU steht für Krebsumkehrung, K steht für Krebs und G und U steht für Umkehrung. Und dann der Buchstabe in Klammern hinter diesem G oder diesem KU steht dann für den Ausgangston der Reihe. Und man sieht jetzt, dass im ersten Takt eben die 12 Töne der Grundreihe, die in diesem Fall auf B beginnt, vollständig verteilt sind, wobei man aus diesen drei Akkorden jetzt die Reihenfolge von den Tönen noch nicht ableiten könnte. Im zweiten Takt ist es dann die Krebsumkehrung der Grundreihe, die ihren Ausgangston auf dem Ton A hat. Und im dritten Takt habe ich jetzt die einzelnen Töne nicht mehr ausgeführt, aber noch als Hinweis, dass dann in der rechten Hand die Krebsumkehrung der Reihe mit dem Ausgangston A verwendet wird und in der linken Hand eine andere Reihe, nämlich der Krebs mit dem E als Ausgangston. Also man sieht hier schon ganz gut die mannigfaltigen Möglichkeiten, die sich ergeben, und dass es eben keineswegs einfach ein Abspulen der Reihe in melodischer Hinsicht ist. Dann in Takt 14 bei dem Cantabile, also bei dem zweiten Thema, gibt es nochmal ein schönes Beispiel in diesem Stück, wo man sehen kann, wie undogmatisch Schönberg die Reihe verwendet. Und zwar ist es in der rechten Hand ebenfalls wieder die Grundreihe auf dem Ausgangston B. Und man sieht hier, dass die Oberstimme auf dem ersten Ton einfach liegen bleibt, während sich in der Begleitfigur in Achteln, auch in der rechten Hand, die weiteren Töne nach und nach finden, aber auch relativ frei abgewechselt werden und wiederholt werden. Und die Melodie, die in der linken Hand dazu gespielt wird, basiert auf einer anderen Reihe, also in diesem Fall der Umkehrung mit dem Ausgangston S. Und da sieht man eben, dass also in dem Takt 14 eben zunächst die Töne S und As kommen und dann das S durchaus nochmal im Takt 15 wiederholt wird. Also dass das mit diesem Wiederholungsverbot nicht so streng zu fassen ist, wie man das aus den gängigen Beschreibungen zur Zwölftontechnik kennt. Und auf der, also ich habe dieses Durchzählen dann halt bis zum Ende dieser Phrase durchgezogen. Da kann man ganz schön dran sehen, dass es meistens eben so ist, dass eine Reihe dann auch für einen Gedanken verwendet wird. Und in der linken Hand ist es genauso. Also diese Umkehrung mit dem Ausgangston S hat dann ihren letzten Ton, den Takt 18, und dann beginnt dann eine neue Phrase. Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich war. Wichtig zu betonen ist an der Technik insgesamt die Freiheit des Komponisten gegenüber dem eigenen System. Auch wenn Adorno betont, dass das Komponieren erst nach der Zwölftondisposition anfange, lässt sich seine Beschreibung missverstehen. Man kommt hier, wenn man Adorno gerecht werden will, aber Schönberg selber nicht allzu nahe treten, schnell in eine unangenehme Situation. Denn Schönberg selber sieht die Technik völlig unbefangen und naiv, wie an einer Briefstelle schnell illustriert werden kann. Er sagt, das System wachse ihm unter der Hand ohne sein Zutun, wodurch er in die Lage komme, so bedenkenlos und fantastisch zu komponieren, wie man es in seiner Jugend tut. Dennoch stehe er unter einer präzis benennbaren ästhetischen Kontrolle. Nun ist es aber so, dass Schönberg sein eigenes Verhältnis zu der Technik nicht genau genug reflektiert hat, sonst wäre er wohl darauf gekommen, dass auch er einer gewissen Fetischisierung erlegen ist, von der allerlei selbst erfundene Werkzeuge zum Ausrechnen der Umkehrungen und Ableitungen in seinem Nachlass Zeugnis ablegen. Ungewiss, ob er sich über ein Computerprogramm zum automatischen Generieren der Reihenableitungen nicht gefreut hätte. Der Link zu einem solchen Programm findet sich im Wikipedia-Artikel zur Zwölftontechnik. Schönberg hätte diese Dinge mit Recht seine Privatsache genannt. Es ging ihm nie darum, die Technik zu hypostasieren, und ärgerte sich, als diese Technik in den 40er Jahren schon in den USA Schule gemacht hatte, dass so viel über diese Technik geredet werde, so wenig aber über seine Musik. Man muss Adorno aber vor denen, die ihn missverstehen, und Schönberg zählt zu diesen Menschen und reagierte äußerst empfindlich auf Adornos Kritik, in Schutz nehmen. Es war weder seine Absicht, ein positives Komponierschema zu entwerfen, an das man sich zu halten hätte, noch die Zwölftonmusik im vulgären Sinn zu kritisieren, also sie schlecht zu machen. Vielmehr geht es ihm, zumindest zur Zeit der Philosophie der neuen Musik, darum, in der musikalischen Technik ein objektives gesellschaftliches Moment zu lokalisieren. Die Technik selber nimmt dabei eine ambivalente Funktion ein. Einerseits soll sie nie überbetont werden, und so hütet sich Adorno auch davor, einmal eine für Nicht-Komponisten verständliche Probe der Technik zu geben. Andererseits basiert der ganze im engeren Sinn musikalische Teil des Schönberg-Kapitels in der Philosophie der neuen Musik auf der Kritik der Technik, die aber nie näher beschrieben wird als in dem Teil, den ich vorhin zitiert habe. Mit Schönberg ist sich Adorno einig darin, dass die Darstellungsweise stets dem darzustellenden Gedanken angemessen sein muss. Daher sind beide auch allergisch gegen Notenzähler, Theoretiker also, die in ihren Analysen jede Note versuchen, einer Reihe zuzuordnen und darüber den musikalischen Zusammenhang, den darzustellenden Gedanken vergessen. Hier wird ein Problem der Darstellungsweise deutlich. Die Technik wird minutiös beschrieben, eine Demonstration bleibt aber aus. Aber die konkrete Funktionsweise und Anwendbarkeit der Technik bleibt für den Leser verborgen und rätselhaft, was dann wiederum zu der Fetischisierung beiträgt. Aus den beschriebenen Möglichkeiten, die Reihen zu verwenden, ergibt sich eine schwer zu übersehende Vielzahl. Unmöglich bei einer komplexeren Komposition die Reihen ohne ihre vorherige Kenntnis zu rekonstruieren. Dies alles ist aber nur ein weiteres Indiz dafür, dass es auf die Reihen selber nicht so sehr ankommt, sondern auf die Musik, die damit komponiert wird. Ich möchte jetzt noch eine Vorstellung von der Kritik geben, die Adorno aus musikalischen Gründen an der Zwölftontechnik formuliert, um dann abschließend darauf zu kommen, warum diese Technik nicht von ihm verworfen wurde, warum er auch nicht versucht, die freie Atonalität gegen die Zwölftontechnik auszuspielen, sondern er diese bis zuletzt retten wollte. Im dritten Abschnitt des Schönberg-Teils der Philosophie der neuen Musik, dem musikimmanenten Teil, behandelt Adorno ausführlich die komplexe Melodie, Rhythmus, Harmonik, Instrumentalklang, Kontrapunkt und Form, wobei schnell deutlich wird, dass es sich hier um durchwegs problematische Kategorien handelt. Aus diesen Problemzusammenhängen greife ich mir willkürlich den der Form heraus, weil eine leise Ahnung davon vielleicht bei dem vorhin gehörten Klavierstück aufkommen konnte. Wie wir gesehen haben, lehnt dieses Stück sich an die übernommene Sonatenform an, was der Idee einer freien Form natürlich zuwider ist. Adorno formuliert das so: Die Konstruktion wahrhaft freier, die einmalige Beschaffenheit des Stücks umschreibender Formen wird verwehrt von der Unfreiheit, die durch die Reihentechnik, durch das Wieder- und Wiedererscheinen des Gleichen gesetzt ist. Durch die Indifferenz, die durch den immer wiederkehrenden Ablauf der gleichen Reihe produziert wird, wird der Komponist dazu genötigt, die Exposition von thematischen Gebilden bzw. solchen Gebilden, die als thematisch aufgefasst werden sollen, durch die Ausprägung von Profilen zu verdeutlichen, die meist durch einen prägnanten Rhythmus oder ähnliche Mittel charakterisiert werden. Wann immer jene rhythmischen Profile auftreten, so Adorno, melden sich korrespondierende Formteile an, und es sind diese Korrespondenzen, welche die Geister der vorkritischen Formen, also der Formen traditioneller Musik, zitieren. Freilich nur als Geister, denn es bleiben die Zwölftonsymmetrien wesenlos ohne Tiefgang. Das macht, dass sie zwar sich ergeben, zwanghaft sich ergeben, aber zu nichts mehr nutzen. Die musikalische Form sinnvoll zu organisieren sei, wird so zur fast unlösbaren Aufgabe. Insgesamt führt die neue Technik zu einer Vergröberung der Ausdrucksweise, die mit der Nötigung zu solchen rhythmischen Profilen einhergeht. Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit den Intervallen. In unserem Beispiel, also dem Klavierstück, das ich ausgeteilt habe, kann man dies an der Wiederaufnahme des zweiten Themas in der Reprise beobachten. Ich bitte jetzt nochmal hier in die Noten zu gucken, also ab Takt 35 bei der Vortragsanweisung ruhig, auf der letzten Seite. Da habe ich auch Variationen des zweiten Themas hingeschrieben, um das vergleiche ich jetzt mit dem ersten Auftreten dieses Themas in Takt 14. In einem klassischen Sonatensatz ist eines der Resultate des Formverlaufs, dass das zweite Thema, anstatt in einer zweiten, der Grundtonart verschiedenen Tonart zu erklingen, wie es in der Exposition geschah, nun in der Grundtonart erscheint. Mit dieser Modifizierung können kleinste Veränderungen der Intervalle einhergehen, die über den Charakter eines ganzen Satzes entscheiden können. In unserem Beispiel verändern sich die Intervallverhältnisse drastisch, ohne dass dies merkliche Konsequenzen für den Ausdruck hätte. In Takt 14, also beim ersten Auftritt des Themas, ist das Rahmenintervall zwischen Oberstimme und Bass zum Beispiel eine Quinte, S im Bass, also auf dem zweiten Viertel in dem Takt, und B in der Oberstimme. Der Bass fällt dann eine Quinte abwärts vom S zum Ass, während die Oberstimme liegen bleibt und so zum B in der Oberstimme eine große None bildet. In der Reprise, also in Takt 35, ist das Rahmenintervall ebenfalls eine Quinte, A im Bass und E in der Oberstimme. Der Bass fällt nun aber um eine kleine Septime zum H, sodass zum E eine Quarte bzw. eine Undezime, also eine Oktave plus Quarte, entsteht. Wiedererkennbar wird die Figur also nicht durch ihre spezifischen Tonhöhenverhältnisse, durch ihre Diastematik, sondern allein durch ihr Profil. Dies ist ein kleines Beispiel für das, was Adorno Vergröberung nennt. Resignierend konstatiert er, was einmal seinen Sinn aus der Differenz vom Schema empfing, ward in sämtlichen Dimensionen des Komponierens entwertet und nivelliert. Hat man sich mit der Kritik einmal vertraut gemacht, die Adorno an der Zwölftontechnik formuliert, scheint es erstaunlich, dass er diese bis zuletzt verteidigte und sogar selbst nach ihren Regeln komponierte. Man müsste vermuten, dass er die freie Atonalität gegen die neue Technik ausspielen müsste, und manche Passagen klingen tatsächlich so. Die Affinität zur freien Atonalität will ich zunächst noch kurz anhand des Textes über Schönbergs Klavierwerk demonstrieren, von dem ja auch vorhin die Beschreibung der Zwölftontechnik ihren Ausgang nahm, um dann abschließend zu versuchen, den Rettungsversuch Adornos und seine Motivation verständlich zu machen. In jenem Text wurde das Klavierstück, das wir jetzt näher kennengelernt haben, relativ zurückhaltend beschrieben. Für das zweite Stück, das wir gehört haben und auf das ich jetzt leider nicht mehr näher eingehen kann, gilt das Gegenteil. Zu diesem Klavierstück, Opus 11, Nummer 3, also aus dem Jahr 1909, heißt es in dem Text über das Klavierwerk: Das Stück ist Urbild einer vollkommen ungebundenen, von aller Reminiszenz an vorgegebene Architektur gereinigten Musik informell. Was mit diesem Terminus gemeint ist, geht aus der folgenden Beschreibung hervor. Es ist eine freie Musik, die bloß vom mithörenden Ohr kontrolliert wird. Bis heute ist das Potenzial des mehr als 50 Jahre alten Stücks nicht eingelöst, heißt es weiter. Vers in Musik informell heißt dann ein Text von 1961, also aus dem gleichen Jahr wie dieser kurze Text über das Klavierwerk, in dem Adorno die informelle Musik als Parole ausgibt. Als Folie dafür, was eine solche Musik sein könne, dient in diesem Text genau die Zeit, in der die Klavierstücke Opus 11 und andere große Werke der Phase der freien Atonalität entstanden. Adorno fährt fort: Der Idee unrevidierter, konzessionsloser Freiheit hätte eine Musik informell sich erneut zu stellen. Und schon in der Philosophie der neuen Musik heißt es in dem mit Umschlag in Unfreiheit überschriebenen Abschnitt, einem der drastischsten des ganzen Buches: Was einmal das nachhorchende Ohr gefunden hat, wird entstellt zum erfundenen System, an dem abstrakt richtig und falsch der Musik sich nachmessen lassen soll. Daher die Bereitschaft so vieler junger Musiker, gerade in Amerika, wo die tragenden Erfahrungen der Zwölftontechnik entfallen, im Zwölftonsystem zu schreiben. Und der Jubel, dass man einen Ersatz für die Tonalität gefunden habe, so, als ob man es in der Freiheit nicht einmal ästhetisch aushalten könnte und diese unter der Hand durch neue Willfährigkeit zu substituieren habe. Adornos Verhältnis zur Zwölftontechnik ist also zumindest, wenn man die Texte seit der Philosophie der neuen Musik berücksichtigt, immer vor dem Hintergrund des Ideals einer wirklich freien Musik zu denken. So verwundert es auch nicht, dass Adorno die Entwicklung der Zwölftontechnik in diesem späteren Text nicht mehr nur aus musikalischen Gründen herleitet. Er formuliert dies unter Verwendung eines Briefes von Schönberg folgendermaßen. Was dem vor mehr als 30 Jahren sogenannten Musikstil der Freiheit, also der ungebundenen Atonalität, Einhalt gebot, war wohl gar nicht, wie Schönberg denken mochte und wie auch Adorno es früher regelmäßig dargestellt hatte, rein musikalisch, sondern eher soziologischer und ideologischer Art. Mit dem Revisionismus in der musikalischen Struktur sind Äußerungen Schönbergs zusammenzudenken, gleich jener aus einem Brief von 1912, in dem er Richard Demel, einen zu seiner Zeit sehr populären Dichter, dessen Gedicht Verklärte Nacht auch schon die Grundlage für Schönbergs erstes Instrumentalwerk bildet, erstes größeres Instrumentalwerk, das dann auch den gleichen Namen trägt, dass er diesen fragt, ob er zur Textierung eines abendfüllenden Werks bereit wäre. Diese Briefstelle lautet folgendermaßen: Ich will seit langem ein Oratorium schreiben, das als Inhalt haben sollte, wie der Mensch von heute, der durch Materialismus, Sozialismus, Anarchie durchgegangen ist, der Atheist war, aber sich doch ein Restchen alten Glaubens bewahrt hat, in Form von Aberglauben, wie dieser moderne Mensch mit Gott streitet und schließlich dazu gelangt, Gott zu finden und religiös zu werden, beten zu lernen. Adorno fährt fort: Das Bedürfnis nach Rückkehr zur theologischen Autorität verbindet sich in diesem naiven Passus mit der Absage an politischen Radikalismus. Dagegen konnte aber bei einem Künstler wie Schönberg die musikalische Verhaltensweise nicht indifferent bleiben. Das Moment des Abrupten und Gewaltsamen im Übergang von den Erfahrungen der freien Atonalität zur systematischen Formulierung der Zwölftontechnik und die Konzeption von Religiosität als Rückkunft mit dem drohenden Zeigefinger des Betenlernens fallen nicht nur entwicklungsgeschichtlich zusammen, sondern auch dem Inhalt nach. Hier wie dort wird Ordnung aus dem Bedürfnis postuliert und nicht aus der eigenen Wahrheit der Sache. Es klingt fast so, als ob es keine innermusikalischen Gründe für diese neue Technik gegeben hätte. Tatsächlich glaube ich, dass ihre Notwendigkeit, die Adorno früher immer wieder postuliert hatte, in den späten Texten nahezu aufgegeben ist. Die Begründung lautete, wer einmal mit freier Atonalität komponierend umgegangen sei, wisse, dass man empfindlich auf die zu frühe Wiederkehr eines Tones reagiere. In dem Text über informelle Musik sagt Adorno dann, dass das Komponierte seit der Erfindung der Zwölftontechnik nicht Fortschritt, dass der Fortschritt der Materialbeherrschung aber nicht rückgängig zu machen sei. An die Musik der Wiener Schule um 1910 könne also nicht angeknüpft werden, als ob nichts geschehen wäre, sondern im vollen Bewusstsein der konstruktiven Elemente, die die Technik, und hier meint er auch die zu dieser Zeit schon wieder veraltende serialistische, einschließt. Das größte Problem aber, dem Komposition sich, folgt man dem Text über die informelle Musik, zu stellen hat, ist die antinomische Struktur von Subjektivität. Schon in der Philosophie der neuen Musik heißt es in einer auf Webern gemützten Stelle, und damit komme ich langsam zum Schluss, also Anton Webern ist ein Schüler Schönbergs, der eben ein Extrem der Möglichkeiten, wie mit der Zwölftontechnik zu komponieren ist, ausgeprägt hat, das dann die vollständige Determination vorbereitet, die der Serialismus in den 50er Jahren dann realisiert hat. Also zu Webern schreibt er in der Philosophie der neuen Musik, dass die Zwölftonmusik Kraft ihrer bloßen Stimmigkeit dem subjektiven Ausdruck sich verschließt, bezeichnet erst die eine Seite des Sachverhalts. Die andere ist, dass das Recht des Subjekts auf Ausdruck selber verfiel und einen Zustand beschwört, der nicht mehr ist. So fixiert scheint das Subjekt in der gegenwärtigen Phase, das, was es sagen könnte, gesagt ist. So gebannt ist es vom Entsetzen, dass es nichts mehr sagen kann, was zu sagen sich lohnte. So ohnmächtig ist es vor der Realität, dass der Anspruch des Ausdrucks bereits die Eitelkeit streift, obwohl ihm ein anderer kaum überhaupt noch gelassen ist. So einsam ward es, dass es in allem Ernst auf keinen mehr hoffen darf, der es verstünde. In dem Text über informelle Musik wird dies weiter ausgeführt. Während das Subjekt so tut, als wäre es der Schöpfer der Welt oder der Weltgrund, ist es, englisch gesagt, fake, bloße Veranstaltung dessen, der sich aufwirft, sich aufspielt, während an ihm real kaum mehr etwas liegt. Was in der Welt geschehen ist und was in jedem Augenblick erneut und schlimmer geschehen kann, hat Kunst in der Subjektivität sich selber als Positives behauptet, ebenso unterminiert wie frömmelnde Gemeinschaftskunst. Ganz kurz gefasst kommt man am Ende darauf, dass die Zwölftontechnik die beste aller Möglichkeiten war und auf der Höhe des Textes über informelle Musik immer noch sein kann. Denn sie bietet Möglichkeiten, diese Erfahrung in die Komposition zu integrieren, also als Subjekt zu komponieren, im vollen Bewusstsein des Zustandes von Subjektivität. Diese Möglichkeit ist prekär, aber die einzige, die überhaupt denkbar ist. Auf die Frage, wie eine Musik beschaffen sein müsste, die mit der Antinomie zwischen Notwendigkeit von Ausdruck und seiner Unmöglichkeit fertig wird, antwortet Adorno mit dem Werk Schönbergs, dessen dialektisches Wesen er hervorhebt. Dieses Werk wechselt teilweise von Opus zu Opus, von radikalster Ausdrucksmusik athematischen Wesen, wie dem letzten Klavierstück aus Opus 11, das wir vorhin gehört haben, zu radikaler Durchkonstruktion aller Details, wie in den frühen Zwölftonstücken, die Adorno gerne mit den blitzenden Stahlmöbeln aus dem Bauhaus vergleicht. Das, was Schönberg vor allen anderen modernen Komponisten auszeichnet, ist, dass er die Extreme ausprägt, anstatt sich für eines zu entscheiden. Reaktionärer Antisubjektivismus ist ebenso falsch wie ein Subjektivismus, der so tut, als wäre nichts geschehen. Die Musik müsste die Erfahrungen aus Schönbergs Werk, die Ausprägung der Gegensätze, in jedes einzelne Werk aufnehmen. Ob eine solche Musik bis heute irgendjemandem gelungen ist, sei dahingestellt. Ich bedanke mich für eure Geduld.